die nächste Abfahrt nicht verpennen. Die Sonne ist schon seit Stunden weg, doch jetzt dauert's nicht mehr lang. Und blau-weiß kommen die ersten Namen, die ich kenn. Ich bin gespannt, wer oder was noch steht. Ich war so lange weg, hoffentlich komm ich zu nichts zu spät. Stadtrandlichter, du atmest auf, alles noch so vertraut. Stadtrandlichter tauchen auf und bringen dich nach Haus. Weit weg wollte ich wissen, wer ich bin. Hab mich gedreht für Rückenwind, nur gab's nicht immer was zu holen. Heimkehr bleibt heim, woher und ein wohin. Ich bin gespannt, ob dein Wort noch steht. Ich war so lange weg, hoffentlich komm ich noch nicht zu spät. Stadtrandlichter, du atmest auf, alles noch so vertraut. Stadtrandlichter tauchen auf und bringen dich nach Haus. Du warst so lange nicht, bist nur gefahren, immer gerade. Stadtrandlichter tauchen auf und bringen dich nach Haus. Stadtrandlichter. Ich fahr heimwärts. Jetzt dauert's nicht mehr lang.